zur Eröffnung des temporären Buscafés am 31. Oktober 2000. Um 10:15 Uhr. Oh, man, wir müssen nochmal gestimmt haben. Ionisierter Luft. Ja. Muss schön sein.